Vergleich, doch wie gesagt, so getan. Den ersten Kasten zusammen gesoffen, die erste Frau zusammen getroffen. Kannst du dich noch erinnern, wo wir überall waren? Schweinereien, lebten von Tag zu Tag und nichts konnte uns halten. Und gab es manchmal auch einen kleinen Streit, erinnerten wir uns an die schönste Zeit. Die Blut unserer Freundschaft, sie wird nie mehr zerkalten. Denn die Zeit vergeht, doch unsere Freundschaft, sie bleibt bestehen. Unsere Freundschaft, sie bleibt bestehen!